Abschnitt 9 aus Melete von Caroline von Günderode. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der Kaukasus. Mir zu Häupten Wolken wandeln, mir zur Seite Luft verwehet, Wellen mir den Fuß umspielen, türmen sich und brausen, sinken. Meine Schläfe ja umgaukeln. Sommer, Frühling, Winter kamen. Frühling mich nicht grün bekleidet, Sommer hat mich nicht entzündet, Winter nicht mein Haupt gewandelt. Hoch mein Gipfel, über Wolken, eingetaucht im ewigen Äther, freuet sich des steten Lebens. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Alice Stein.